WDR 5 Erlebte Geschichten. 13 Jahre lang war sie zu Hause auf allen Dächern, Türmen, Zinnen des Kölner Doms. Barbara Schock-Werner, die von 1999 bis 2012 als Dombaumeisterin fungierte. Heute wird die ausgebildete und studierte Architektin, Kunsthistorikerin, Denkmalschützerin 70 Jahre alt. Barbara Schock-Werner kümmert sich auch nach ihrer Pensionierung leidenschaftlich um die Themen, die sie vom Hohen Dom herunter stets engagiert angegangen hat. Dem Denkmalschutz als Vorsitzende des Regionalverbands Köln des Rheinischen Vereins für Denkmalschutz und Landschaftspflege und als Vorstandsmitglied der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Und darüber hinaus streift sie durch ihren Wohnort Köln und macht sich nicht nur Gedanken um die vielen Denkmäler, sondern auch um die Stadtentwicklung, die an den großen Plätzen der Stadt immer wieder Anlass zu Kritik und Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ich bin in Ludwigsburg bei Stuttgart geboren, aber dort nicht aufgewachsen. Meine Eltern lebten in Stuttgart bei Cannstatt, aber in diesem Vorort von Stuttgart war das Krankenhaus noch kaputt und deshalb wurde meine Mutter mit einem Lastwagen, wie die Legende sagt, nach Ludwigsburg gebracht und deshalb bin ich in Ludwigsburg geboren. Dort blieb ich aber nur die ersten 4 Tage meines Lebens und dann ging es zurück nach Stuttgart. Aufgewachsen bin ich in Stuttgart-Bad Cannstatt. Das ist deshalb so betonenswert, gerade hier im Rheinland, weil Bad Cannstatt, der Vorort von Stuttgart ist, der Quellen hat und deshalb schon das größte fränkische Gräberfeld und die Römersiedlung und so weiter. Also das ist der alte Kern mit einem unglaublich großen Mineralwasservorkommen. Das war aber nur die Umgebung, aber da gab es einen großen Kursaal, der war wunderbar für uns zum Spielen. Das war ganz schön. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater war Feinmechanikermeister, der baute in einer Kältefirma so winzige Ventile und solche Dinge. Und meine Mutter war Schneidermeisterin, was sozusagen schon der emanzipatorische Ansatz in der zweiten Generation war. Meine Mutter, 1916 geboren, wäre gern Ingenieur geworden. Das war aber natürlich in dieser Generation vollkommen unmöglich. Aber sie hat eine Schneiderlehre gemacht und sie hat, und das ist das Ungewöhnliche, dann auch ihren Meisterbrief gemacht. Sie nähte zu Hause, also sie ging nicht in Betrieb, aber sie nähte zu Hause, sodass sie auch ein bisschen Geld verdiente. Mein Vater wiederum war der jüngste Sohn eines Mannes, der eine Anstreicherfirma hatte. Und weil mein Vater in die Realschule durfte, höhere Schule, musste er nachmittags immer im Betrieb helfen. Also er war sozusagen auch halb am Anstreicher. Und es wurde natürlich alles selber gemacht. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe eine ältere Schwester gehabt, die ist vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Dann musste Vater in den Krieg und dann kam er nach Hause und dann wurde ich geboren. Eigentlich hätte ich ein Sohn werden sollen und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Ich glaube, meine Eltern fanden, 2 Kinder sind genug, also es wurde kein weiterer Versuch nach einem Sohn unternommen. Aber mein Vater hat alles das mit mir gemacht, was er mit einem Sohn gemacht hätte. Also Bergsteigen, Skifahren, mit mir basteln. Ich bekam, und das ist schon, also erst sehr viel später wurde mir klar, wie ungewöhnlich, einen Märklin-Baukasten geschenkt und habe damit auch sehr gerne und viel gespielt. Und solche Dinge, ich weiß gar nicht, wie sie draufkamen, zum Beispiel, wenn ein Bügeleisen kaputt ging, dann wurde der Stecker abgeschnitten und ich bekam es zum Spielen und durfte es mit dem Schraubenzieher auseinandernehmen. Solche Dinge, die vielleicht doch nicht ganz unwesentlich meinen späteren Lebensweg beeinflusst haben. Also ich war sozusagen der falsche Sohn und deshalb bekam ich manche Dinge oder wurde manches mit mir gemacht, was zum Beispiel mit meiner älteren Schwester nicht gemacht wurde. Das war eigentlich sozusagen in dem Milieu, war das ganz klar. Meine Vettern wurden aufs Gymnasium geschickt, die Mädchen wurden auf die Mittelschule geschickt. Das langt, weil dann war irgendwie sowas wie Sekretärin vorgesehen und dann heiraten die ja doch und dann reicht die Mittelschule. So war das von Anfang an vorgesehen. Aber schon wegen meiner Schulzeit wusste ich, dass ich etwas auf gar keinen Fall wollte, nämlich die Briefe schreiben, die andere Leute sich ausgedacht hatten. Erstens fand ich das unerfreulich und zweitens habe ich eine legasthenische Schwäche. Also als Sekretärin wäre ich ein vollkommener Versager gewesen, weil diese Briefe irgendwie immer, da fehlten Buchstaben oder sowas. Was mich aber interessierte, war auf der einen Seite Mathematik und das andere war Kunst. Und dann habe ich mir überlegt, wo trifft das zusammen? Architektur. Ganz naiv, so falsch war das gar nicht. Aber erst wollten meine Eltern natürlich, dass ich was Ordentliches lerne und deshalb habe ich eine Bauzeichnerlehre gemacht. Und in der Bauzeichnerlehre war ich ein halbes Jahr lang Maurer, richtig auf der Baustelle. Und dann wusste ich nach der Lehre auch, dass ich auch auf diesem Niveau nicht bleiben wollte. Also der Polier von der Baustelle hat mir dann später gesagt, dass er sich erstmal gewehrt hätte. Ich muss das jetzt mal schwäbisch erzählen. Wasserweib auf meiner Baustelle kommt überhaupt nicht in Frage. Also ich hoffe, man hat es verstanden. Kein Weib auf meiner Baustelle, das kommt nicht in Frage. Aber als ich dann da war und er merkte, dass ich mich nicht anstelle, war alles gut. Also zum Beispiel, ich glaube, ich könnte es heute noch sehr gut. Ich konnte sehr gut mauern, aber diese Hohlblockziegel waren fast die Spannweite meiner Finger und die haben sehr scharfe Kanten. Und deshalb hatte ich sehr bald durchgeschlissene Fingerkuppen. Und erst als sie anfingen zu eitern, da durfte ich mit Handschuhen arbeiten. Also solche Spielchen oder bei den Richtfesten mich betrunken zu machen oder solche Dinge. Aber eher harmlose Art. Jedenfalls habe ich damals gelernt, zu trinken. Bis dahin habe ich eigentlich keinen Alkohol getrunken, ohne dass man es mir anmerkt. Ich musste noch ein zweites Praktikum nachweisen oder überhaupt ein Praktikum, weil das erste war ja die Lehre, das galt als das eine. Und zum anderen musste ich noch etwa 9 Monate überbrücken, bis das Semester begann, nach dem Ende meiner Lehrzeit. Und da gab es Beziehungen, ich weiß gar nicht mehr, wie es lief. Jedenfalls habe ich bei einer sehr angesehenen Zimmereifirma in Stuttgart-Berkanstadt das Praktikum gemacht und natürlich nicht beim Aufschlagen geholfen, sondern in der Halle beim Anreisen. Und das konnte ich sehr gut. Die haben mir dann am Schluss auch gesagt, also wenn ich mal wieder ein Semester Posten in der Ferienposten brauche, die hätten mich jederzeit auch wieder beschäftigt. Der Zimmerermeister, bei dem ich mein Zimmermann-Praktikum gemacht habe, das war ein hochinteressanter Mann. Zimmerleute sind ja eigentlich, zumindest in Schwaben, aber ich glaube nicht nur dort, traditionsgemäß sozialdemokratisch angelegt. So war das auch. Der war in der SPD vor dem Zweiten Weltkrieg und er konnte dann wunderbar erzählen, im Dritten Reich verlor er seinen Posten und er wurde regelmäßig einbestellt, dass er die Liste der Mitglieder herausrücken soll, die er vergraben hatte irgendwo. Und weil er das nie getan hat, durfte er, obwohl Zimmerleute ja gerade bei Autobahnbau und so sehr gesucht war, aber er durfte das ganze Dritte Reich nicht in seinem Beruf arbeiten. Er hat als Packer irgendwo gearbeitet. Und da war mir erst klar, dass Widerstand nicht irgendwie groß intellektuell sein muss, sondern auch, dass dieser ja einfach gestrickte Mann, aber er hatte ganz feste Lebensregeln und dazu gehörte sozusagen keine Zusammenarbeit mit den Nazis und kein Verrat der Überzeugung. Das hat er mir erzählt und das fand ich also zum Beispiel einen sehr interessanten Gesprächspartner. Und dann habe ich an der heute Fachhochschule Stuttgart Architektur studiert. Und das war ganz spannend. Wir waren ungefähr 10% weibliche Hörer. Also nicht ganz wenig, also ganz exotisch war es nicht, aber die Mehrheit war natürlich männlich. Und das lief auch ganz gut, fast bis zum Ende. Und dann passierte eben eine meiner Lieblingsgeschichten, die charakteristisch ist eigentlich für meine Generation. An dieser Architekturfakultät war es üblich, dass der Jahrgangsbeste einen Preis der württembergischen Bauindustrie bekam, verbunden mit einer goldenen Uhr. Nun passierte das furchtbar Peinliche zum ersten Mal, dass eine Frau, nämlich ich, die Jahrgangsbeste war und die württembergische Bauindustrie sich strikt weigerte, einer Frau diesen Preis zu verliehen, auch mit der Begründung, sie hätten ja schließlich schon eine Männerarmbanduhr gekauft. Und dann bekam der Knabe nach mir, der Zweite, bekam den Preis und die Uhr und ich wurde einfach übersehen. 1971 muss das gewesen sein. Also ich bin dann in ein Architekturbüro gegangen. Das Architekturbüro, in dem ich gearbeitet habe, hat fast ausschließlich denkmalpflegerische Aufgaben gehabt. Kirchen, Burgen, Schlösser in Schwaben, in Hohenlohe, der Kreis. Und irgendwann, nach 4 Jahren war ich, glaube ich, da, wollte ich mehr wissen über die Dinge, mit denen ich umging. Und habe mich dann erstmal in Kunstgeschichte eingeschrieben an der Universität. Dass ich ohne Abitur Kunstgeschichte an der Universität studieren durfte, war nur möglich, weil gerade in dieser Zeit der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat, dass der Abschluss einer Ingenieurschule als Zugangsberechtigung zur Universität gilt. Das war ja die Zeit der großen Bildungsreform. Und so konnte ich mich an der Universität einschreiben. Und irgendwie war das sogar mal einer meiner Professoren, das gehört auch in die Zeit, dem habe ich das mal erzählt und er sagte, was, Sie haben kein Abitur, dann können Sie hier doch gar nicht studieren und das glaube ich nicht. Und dann musste ich ihm eine Bescheinigung aus dem Rektorat bringen, dass ich, obwohl ich kein vollwertiger Mensch war, weil ich eben kein Abitur hatte, trotzdem an der Universität studieren durfte. Dann habe ich erstmal den Beruf aufgegeben und habe das Zweitstudium auch durchgezogen, habe dann zum ersten Mal Stuttgart verlassen, bin nach Bonn gegangen, an die Universität Bonn, weil mir gesagt wurde, dort ist Kunstgeschichte ganz toll. Dann habe ich mich um ein Auslandsstipendium beworben und war ein Jahr österreichische Staatsstipendiatin in Wien. Und dann habe ich sozusagen mich entschlossen, meinen Doktor zu machen, auch mit einem Thema, also mittelalterliche Bauzeichnungen. Und weil es davon in Straßburg ganz viele gab, also Straßburger Münster und seine spätmittelalterliche Bauzeichnungen. Es kam aber, das ist auch wichtig, es gibt für das Straßburger Münster alle Baurechnungen, zumindest der Spätzeit. Und dann dachte ich, wenn du da jetzt über das Münster schreibst, und hast die nicht gelesen, vielleicht steht da ja was ganz Wichtiges drin. Und dann habe ich mich, glaube ich, 3 Monate in dieses Archiv gesetzt und habe alle Baurechnungen des 15. Jahrhunderts durchgesehen, 14. und 15. Und dann wusste ich, dass zur Baugeschichte gar nicht so viel drin war, aber ich wusste, wie der Laden funktioniert hat, also wie die Organisation dieser Bauhütte war, die die wichtigste im Reichsgebiet war. Und das habe ich dann auch als ein Kapitel meiner Doktorarbeit geschrieben. Und der Rest ist kunsthistorische Routine. Aber dieses Kapitel über mittelalterliche Bauorganisation, das war schon etwas, ja, fast Sensationelles. Das wusste keiner in diesem Detail, wie das wirklich funktioniert hat. Und so kam ich sozusagen zu den gotischen Bauten. Ja, zum Beispiel, also ich wollte mich habilitieren, da in Erlangen, wo ich gelehrt hat, und der sagte, nee, also erstens haben wir hier schon eine Frau am Lehrstuhl oder eine zweite brauchen wir nicht und außerdem sind sie zu alt, das lohnt sich nicht mehr für sie. Ich habe mich dann in Würzburg habilitiert. Ich hatte natürlich über Bauwesen, Bauhütten auch publiziert inzwischen, meine Aufsätze. Ich kannte meinen Vorgänger in Köln, Arnold Wolf, sehr gut. Und dann kam der Anruf auf Köln, Arnold Wolf geht in Ruhestand, willst du dich nicht bewerben? Das waren 98. Also nach einem kurzen Überlegen habe ich mich beworben als Dombaumeisterin in Köln und eins war klar. Mit meinem Studium der Architektur und Vertiefung in Denkmalpflege und einem abgeschlossenen Studium der Kunstgeschichte mit Vertiefung über gotische Architektur und mittelalterliche Bauorganisation. Da kommt rein fachlich nicht so schnell ein Bewerber an mir vorbei. Die Frage war wirklich, nehmen die eine Frau? Und dann war ich eben Dombaumeisterin. Einer der vielen Dinge, die ich veranlasst habe, war die Rückkehr der 19. Jahrhundertfenster, vor dem Krieg ausgeglast, bis dahin in den Kisten, in die Querhäuser. In diesem Programm, das ja immer noch läuft, fehlte aber ganz klar das Südquerhausfenster, weil das zerstört war und weil keine Unterlagen da waren. Es war nicht zu rekonstruieren. Nach dem Krieg war da ein weißes Fenster, so ein farbloses Fenster eingeglast. Und es war klar, da muss wieder ein Farbfenster hin. Und ich fand im Grunde keinen Glasmaler, dem ich zugetraut hätte, diese Aufgabe zu lösen. Und dann Ich kann es fast auf die Minute datieren, weil es der Geburtstagsempfang des damaligen Kölner Weihbischofs Friedhelm Hoffmann war. Friedhelm Hoffmann, heute Bischof von Würzburg, ist auch promovierter Kunsthistoriker und er kannte Gerhard Richter, er hat ihn getraut und die Kinder getauft und deshalb war der Künstler bei diesem Geburtstagsempfang. Und als man steht so rum und hat ein Sektglas in der Hand und dann fiel mein Auge auf Gerhard Richter und dann war mir plötzlich klar wie eine Vision, wenn es jemand schaffen könnte, diesen schwierigen Entwurf zu machen, dann ist es Gerhard Richter. Und ich bin noch bei diesem Geburtstagsempfang auf ihn zu und habe gefragt, wollen Sie nicht ein Fenster für den Kölner Dom entwerfen? Er guckte mich etwas erstaunt an, er ist ja ausgesprochen zurückhaltend und sagte, ich will das gerne versuchen. Und der zweite Satz war dann aber schon, aber dafür nehme ich kein Geld. Das war von Anfang an klar und dann habe ich ihn mit den Unterlagen des Fensters versorgt, mit der Geometrie, mit der Farbigkeit der übrigen Fenster und so weiter und so fort. Und dann, nach einem halben Jahr, hat der Bischof Hofmann und mich eingeladen ins Atelier und er hat figürlich angefangen, da lagen noch so Skizzen, das Domkapitel. Das ist eine Reihe mit stehenden Figuren, muss man, glaube ich, sagen. Und das Domkapitel meinte, die neuen stehenden Figuren seien die Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Vorher waren da heilige Herrscher drin. Das ist kein Thema mehr heutzutage. Also, ja, Edith Stein, Maximilian Kolbe, Leisen und so weiter. Ja, das war der Wunsch, sozusagen, die darzustellen. Vom Domkapitel, das war vorgegeben, aber Gerhard Richter sagte einfach, figürlich geht nicht an der Stelle. Und da lag schon ein Entwurf mit Farbquadraten. Und Bischof Hofmann und ich waren zuerst ein bisschen fassungslos, weil wir ja irgendwie die Märtyrer des 20. Jahrhunderts erwartet hätten. Und dann haben wir diskutiert und dann sind wir mit dem Entwurf in den Dom und dann sind wir wieder ins Atelier und schließlich hat er uns überzeugt und dann musste ich natürlich noch das Domkapitel überzeugen, Farbquadrate statt den Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir 5 Jahre zusammen an dem Fenster gearbeitet, was natürlich sehr spannend war, weil Gerhard Richter jemand ist, der zuhören kann und auch nicht sagt, ich mache das jetzt so. Ich bin der große Künstler. Es musste die Farbkompensation, die waren mal zu grün und mal waren die Quadrate zu klein und so hat er sich langsam daran getastet, bis dann der Entwurf fertig war und dann 2007 ausgeführt und eingesetzt wurde. 2005 war ja in Köln Weltjugendtag und das bedeutete auch für den Dom natürlich eine große Aufgabe, einen großen Stress. Er war ja fast durchgehend geöffnet und in den wenigen Nachtstunden musste er gesäubert werden. Und dann kam der Papst und das war natürlich mit hoher Sicherheit verbunden und Sprengstoffhunden, die den Dom untersuchten und vorher durfte keiner rein. Und einer dieser Hunde schlug dann an vor einem Altar, vor dem Marienaltar. Und dann gab es eine Riesenaufregung, weil ein Mitarbeiter des WDR mit einem Klebeband das Sprengstoff oder ein ähnliches Stoff enthielt, ein Mikrokabel angeklebt hatte. Und das durfte dann auch nicht weggenommen werden, sondern da musste dieser Mitarbeiter geholt werden von der Polizei, um dieses Stückchen Klebeband wieder zu entfernen. Also solche Geschichten. Ganz skurrile, also wirklich skurrile Geschichten, die man da erlebt hat. Und ich habe ja die große Dienstwohnung, meine Kinder sind längst aus dem Haus, also haben wir Gäste aufgenommen und ich bekam 5 junge Männer aus Mali. Wirklich kohlrabenschwarze Männer aus Mali. In Mali spricht man Französisch, was ich schade fand, weil ich nie verstand, was die gesagt haben. Also mein Schulfranzösisch war nicht ausreichend, um mich wirklich mit denen zu verständigen. Sie haben mich verstanden, aber ich habe sie nicht verstanden. Aber die waren natürlich auch ein bisschen überfordert. Also die fanden mittags nicht den Ort, wo sie sich zum Essen einstellen sollten. Stellen Sie vor, sie kommen aus Mali vom Land und wären nicht nur nach Köln, sondern auch in diese Massen von Menschen geworfen. Aber sie durften mit dem Papst auf das Schiff, weil sie eben die einzigen 5 Vertreter von Mali waren. Und abends habe ich ihnen dann noch was gekocht, weil sie sonst nichts gekriegt haben. Die hatten natürlich weder eine Isomatte, noch ein Schlafsack für das Marienfeld. Und dann habe ich aus der Hütte eine dicke Folie geholt, dass wir wenigstens trocken lagen. Und noch so ein paar alte Decken und sowas und habe ihnen das mitgegeben. Also da hatte ich dann den Weltjugendtag so von zweierlei Seiten. Einmal ganz offiziell vom Dom und was bedeutet das für den Dom. Und einmal eben über meine afrikanischen Gäste, die übrigens lange noch sich gemeldet haben. Ich habe sie nämlich mit unserer Bibliothekarin gekuppelt und die spricht sehr gut Französisch und die konnte sich mit denen besser verständigen. Und denen hat sie auch immer Mails geschrieben und Mails sind gekommen, immer mit Grüße an Mama Barbara. Das war dann immer darunter und das hörte auf seit jetzt dem Krieg. Wir wissen nicht, ob sie es überlebt haben oder ob sie in diesem letzten sozusagen in dieser islamischen Aggression als Christen einfach ihr Leben lassen mussten. Seither haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Man erlebt ja sehr skurrile Geschichten an dieser Kirche. Und eine meiner skurrilsten war, dass ich nachts um irgendwie 2 oder so läutete das Diensttelefon. Immer wenn das läutete nachts, weiß ich, irgendwas ist passiert. Ja, hier spricht die Polizei. Wir haben einen suizidgefährdeten Hund in der Dombauhütte. Wir kommen aber nicht rein. Können Sie bitte kommen? Ja, also so noch halb verschlafen und mein Mann wachte dann auf. Was ist los? Das sage ich, ein suizidgefährdeter Hund in der Dombauhütte. Sagt mein Mann, das ist Quatsch, das ist eine Falle, ich gehe mit. Also wir ziehen uns notdürftig an, überschreiten die Domplatte, da war auch die Polizei vor Ort und der Tierkrankenwagen. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und da stand ein Pärchen und die Dombauhütte ist ja ein tiefes Loch. Das heißt, die Werkstätten sind unterhalb der Fußgängerebene und da unten lag ein Hund. Ich habe aufgeschlossen, bin mit Frauchen da runtergegangen, so ein riesiges Kampfhund-ähnliches Modell. Aber er stand immerhin auf, als er Frauchen sah und hinkte, halb getragen rauf und wurde dann in diesem Arztwagen verlegt. Natürlich war das Pärchen genauso, wie man sich das vorstellt, wie Leute, die nachts um 2 ihren Kampfhund spazieren führten. Und natürlich ist er nicht da runtergesprungen, sondern die haben irgendwas geworfen und der ist dahinter nach. Und der suizidgefährdete Hund war einfach deshalb, der Polizist hat sich im Fremdwort vertan. Meinte einfach ein sterbender oder schwer verletzter Hund. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte vom suizidgefährdeten Hund. Ich sah den immer auf einer Mauer stehen und drohen runterzuspringen oder wie man sich das vorstellt. Aber das war eine spannende Zeit in meinem Leben. Zu Hause auf den Türmen. Die frühere Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, die am heutigen Sonntag 70 Jahre alt wird. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Ingo Zander. Heute in einer Woche erzählt an dieser Stelle Lothar Gothe über die Gründung der sozialistischen Selbsthilfe, die aus einer WG entstand und heftige Auseinandersetzungen mit dem Landschaftsverband Rheinland austrug. Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.